Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier zu unserer Sendung Kulturimpuls Grundeinkommen auf LoRa München. Der Titel und das Thema unserer heutigen Sendung heißt Aufbruch und Neuaufanfang. Schon in der letzten Sendung haben wir Ihnen aktuelle Entwicklungen in unserer Gesellschaft und die Verbindung zum Grundeinkommen aufgezeigt. Und ein Stück weit gehen wir in dieser Linie auch heute weiter. Und in der Technik werden wir heute von Felix Jakowitz begleitet. Mit mir hier im Studio sind Margit Volk, Jochen Balzer und Jürgen Greiner. Ja, wenn wir in die zeitgenössische Geschichte schauen, so lassen sich deutlich die Zeichen für den Aufbruch aufzeigen. Um Ihnen das, liebe Hörerinnen und Hörer, zu belegen, wagen wir einen Blick einmal auf die Midterm-Wahlen in den USA, die am 6. November stattgefunden haben. Dann die Feierlichkeiten zum Gedenken an das Ende des Ersten Weltkrieges und die Folgen der Landtagswahl in Hessen. Dieser Aufbruch ist der Beginn für die Möglichkeit eines Neuanfangs unter dem Vorzeichen neuer Paradigmen. Wie eine zukünftige Gesellschaft aussehen könnte, darüber wird an vielen Stellen diskutiert. Sei es, dass der frühere Parteivorsitzende der Labour Party in Großbritannien über ein Grundeinkommen diskutiert oder dass die SPD mit vielfältigen Themen, bei denen das Grundeinkommen auch einen Platz gefunden hat, auf ihrem Debattencamp am 10. und 11. Dezember in Berlin gesprochen hat oder diskutiert hat. November, habe ich Dezember gesagt wahrscheinlich, danke. Oder die Äußerungen von dem SPD-Generalsekretär Jens Klingbeil oder auch der Parteivorsitzende der Grünen, Robert Habeck. Das sieht man an vielen Stellen, dass hier Diskussionen stattfinden. Allen ist gemeinsam, dass sie außerhalb des gewohnten Rahmens zu denken sich erlauben und sich somit auch mit dem Grundeinkommen befassen oder sich das erlauben, sich damit zu befassen. Ganz so, wie wir dies hier schon seit August 2011 in unseren Radiosendungen tun. Ja, herzlich willkommen zu unserer Sendung. So haben Sie jetzt auch schon mal einen Überblick über unser heutiges Programm. Und zum Abschluss werden wir dann noch Aktuelles und Termine haben. Und die Musikauswahl ist heute wieder von Margit. Und vielleicht darf ich dich bitten, dass du denn das erste Lied uns ankündigst. Genau, das ist von Color Out, Worth It. Here's what I've been holding on to. Here's what I cannot let go. These are the words I couldn't say to you. Now you need to know, this has never come that easy. I've never been one to show. I left with words unspoken, true emotions standing at the door. It's been hard for you to see me. I've been hiding from the world. Ja, Aufbruch und Neuanfang ist das Thema hier bei Kulturimpuls Grundeinkommen auf LoRa München. Und den ersten, oder das erste Thema, das wir aufgreifen wollen, ist das Thema die Midterm-Wahlen, also die Neuwahl des Kongresses und einiger Senatoren in den Vereinigten Staaten. Und das hat ja am 6. November stattgefunden. Das ist natürlich ein Thema, dass die letzten Wahllokale, glaube ich, nach unserer Zeit morgens um 5 Uhr schließen. Manche früher, das ist ja auch viele Zeitzonen in den USA. Mhm. Und ihr habt euch das angetan, diesen... Wir haben uns die Nacht um die Ohren geschlagen. Genau, die nervliche als auch zeitliche Herausforderung, um einfach live zu erleben, wie die Ergebnisse dann schrittweise hineinkommen. Ja, was habt ihr da so erlebt? Also wir haben CNN, oder? Mhm. CNN angeguckt und haben das wirklich live verfolgt. Und ich finde es immer sehr spannend in den USA. Und ich war ja wirklich eigentlich darauf eingerichtet, dass jetzt der Trump zum Beispiel die Wähler gerade so verliert und die Demokraten nach vorne kommen. Aber es war leider überhaupt nicht so. Es war ja ein ständiges Kopf-an-Kopf-Rennen die ganze Nacht durch. Ich dachte, ich krieg's nicht. Also in den einzelnen Bundesstaaten waren die Ergebnisse immer sehr Kopf-an-Kopf-Rennen die ganze Nacht durch. Also es war sehr knapp. Dann waren oft lange die Demokraten vorne. Und dann plötzlich ist ein Republikaner vorne. Und das war immer ganz, ganz knapp. Ganz eng. Und ich dachte, das gibt es nicht. Dass es immer noch so viele Leute gibt, die der Politik von Herrn Trump ihre Stimme geben, das hat uns halt erst, das war so der erste Schock. Also das ist fassungslos, macht mich das eigentlich. Also es gibt eine starke Gruppe Bevölkerung, die hinter Trump steht. Also Trump ist kein Zufall oder Betriebsunfall der letzten Wahl gewesen, sondern es gibt wirklich eine doch beachtliche, starke Anhängerschaft. Ja, es ist ja auch so, dass durch die neuen Medien auch, also dass doch die Menschheit, dass es stark sowas gibt wie Weltgesellschaft und was in den USA passiert und was natürlich auch in anderen Gegenden der Welt passiert, färbt auf das ab, was wieder auf andere Gegenden ab. Das merkt man ja auch, ne, dass also da in Brasilien zum Beispiel, also diese katastrophale Wahl von Herrn Bolsonaro, der sich auch prompt auf Trump bezieht. Und Italien, Salvini und überall. Also diese Unarten, die Herr Trump praktiziert, die haben eine starke Wirkung in der Weltgesellschaft. Das war auch so ein Grund, warum wir da so stark Anteil genommen haben, weil das einfach jetzt wichtig ist, wie geht das aus in den USA? Und man kann sagen, es war zwiespältig, also mit dem Wort Aufbruch, da packen wir sozusagen mit Entschlossenheit die optimistischere Seite. Und das wurde dann im Laufe der Nacht auch deutlicher, ne? Weil dann ja auf der Ebene des Repräsentantenhauses die Demokraten viele, viele Erfolge hatten und letztlich ja dann die Mehrheit bekommen haben. Die haben eine deutliche Mehrheit gewonnen. Das Verhältnis hat sich fast umgedreht von Republikanern zu Demokraten, wie es vorher gewesen ist. Nicht gleich an dem Abend, aber jetzt die Nachauszählungen, die haben eine hohe, also das sind 30 oder 40 Sitze mehr, die die Demokraten haben. Also das hat sich deutlich gewendet und damit ist immerhin Check and Balance, dieses Ausgleichskräfte sind wieder etabliert in den USA, aber was nicht heißt, dass Trump damit aufgehalten werden kann. Naja, es wird schwieriger für ihn. Und es wird auch schwieriger im Hinblick auf die vielen Unklarheiten, die seine Präsidentschaft begleiten, Stichwort Russian Connection oder Stichwort sein Umgang mit seinen eigenen Vermögensverhältnissen und all diese Dinge. Also da seine Steuererklärung. Ja, meine eigene Steuererklärung. Also die Demokraten können bestimmte Dinge einfordern von ihm, die bisher verhindert worden sind, wie zum Beispiel Offenlegung seiner Steuererklärung. Ja, sie können Untersuchungsausschüsse einsetzen und tun das auch. So. Sie könnten vielleicht sogar ein Impeachment anstrengen. Hätten damit aber, wenn die Gründe dafür da wären, dann wäre ihnen eine andere Möglichkeit gegeben. Aber Aufbruch, ja, also es ist auf der Senatorenebene ist letztendlich ein Aufbruch eigentlich definitiv dann dort verhindert oder gestoppt, was genau, die USA betrifft. Genau, da waren sogar die Republikaner haben 2 Senatoren mehr jetzt bekommen. Ja. Genau, und ansonsten für das Repräsentantenhaus, da hat sich das nochmal umgekehrt zum Gut, Teil. Gut, es waren natürlich auch vorwiegend demokratische Senatorenposten waren zur Wiederwahl angestanden. Von der Seite her, dass die alle gewinnen, ich meine, da gibt es sicherlich den einen oder anderen Kandidaten, der bei seiner Wählergunst einfach in den letzten Jahren durchgefallen ist und dann ein Wechsel gewollt war. Also von der Seite her war es natürlich auch eine ungünstige Situation, um natürlich, dass die Demokraten beim Senat hätten gewinnen können. Ja, und dann merkt man natürlich auch dieses ganz problematische Wahlrecht, überhaupt die Nachteile des Mehrheitswahlrechts. Ne? Also da können wir echt froh sein, dass wir hier Verhältniswahlrecht haben, weil eben dieses Mehrheitswahlrecht führt dazu, zu einer ganz starken Regionalisierung des Wahlkämpfens. Ne? Also es gibt dann einfach Gebiete, da weiß dann die andere Seite, da hat sie sowieso nichts zu gewinnen, weil ja Minderheitenvoten kommen ja nicht rüber, die finden gar keinen Ausdruck. Und dadurch konzentriert sich dann die politische Auseinandersetzung auf bestimmte Gebiete. Und also das ist alles sehr fragwürdig. Und eine regierende Partei kann die Wahlkreise dann auch so die Grenzen anpassen, sodass die Chancen für eine Wahl größer werden. Also es gibt ja schon Mutmaßungen, dass Trump in 2 Jahren gewinnen könnte mit noch viel weniger Stimmen und also noch einem viel größeren Delta zwischen den Stimmen der gegnerischen Partei. Die waren ja, glaube ich, bei Hillary Clinton zu Trump, hatte Hillary Clinton de facto mehr als 2 Millionen Stimmen. Mhm. Und da werden jetzt, wenn die Wahlkreise umgeschnitten werden, rechnen manche mit 4 Millionen Delta-Stimmen und Trump würde immer noch Präsident bleiben. Also da sind auch dann durch dieses Wahlsystem Einflussmöglichkeiten da. Da ist ja natürlich auch das Problem, dass, also ich habe ja auch eine Rede von Obama gehört im Vorfeld, wo Obama, ohne den Namen Trump je zu erwähnen, halt viel stärker diese Strömung angesprochen hat, die in den Republikanern jetzt schon seit Jahrzehnten sich vorgearbeitet hat und für die Trump in gewisser Weise ein extremer Ausdruck ist. Mhm. Und das bedeutet aber auch natürlich, dass jetzt in der Weltgesellschaft Europa, was, sagen wir, was jetzt fortschrittliche Werte angeht, stärker alleine dasteht. Ne? Also da ist jetzt auch das ganze Thema, wie steht Europa jetzt da und gelingt es, die europäische Einigung zu stabilisieren, ja, was wiederum auch sehr stark Deutschland betrifft und seinen egozentrischen Kurs. Aber ich denke mir, also da sind jetzt, weil man sieht einfach, die USA, so schnell wird sich das nicht regulieren, obwohl man auf der anderen Seite auch sagen muss, dass es ganz tolle Leute gibt dort. Also die demokratische Seite zeigte sich, da war sehr vielfältig, eigentlich gar keine einheitliche Strategie erkennbar, hat auch mit dem Wahlrecht zu tun, aber eigentlich wunderbare Menschen zum Teil, also die wirklich spüren, dass da eine existenzielle Frage drin hängt, dass es keine normale Wahl war. Nee, genau. Aber jetzt glaube ich, dass wir einfach mal Musik anhören und dann mal etwas positivere Teile von Aufbruch dann hören. Und Margit, sag uns doch vielleicht die nächste Musik an. Die nächste Musik ist von Kelly Mays, Shining. Now watch me go. Ja, die amerikanische Wahl hatte vielleicht eher mehr Schatten als Licht in der Frage des Aufbruchs. Da sind die Feierlichkeiten zum Ende des Ersten Weltkrieges vielleicht hoffnungsverheißender. Was gibt es dazu zu berichten? Na, erstmal möchte ich sagen, der Nachklang der US-amerikanischen Wahl war besser. Der erste Eindruck war ein Schrecken, aber der Nachklang, weil man dann einfach gemerkt hat, in den USA sind doch ganz, also bei Trump fällt mir immer dieser Titel ein von Max Frisch, dieses Stück Biedermann und die Brandstifter, nur dass halt der Brandstifter jetzt Präsident geworden ist und das Biedervolk das nur zum Teil merkt, also aber eben doch zum Teil merkt. Und also das war dann also auch bekanntlich, diese vielen Frauen, die gewählt worden sind. Also da fand auf der Seite der Demokraten schon, da war schon was von Aufbruch zu spüren. Genau, ja. Und es wurde ja auch alles nachgezählt in allen Bundesländern und dann kippte das wieder oft von Republikanern zu Demokraten, was sehr schön war. Ja, aber jetzt lasst uns zum Ersten Weltkrieg kommen. Ja, da gab es eine Rede zum Ende des Ersten Weltkrieges von unserem Bundespräsidenten Steinmeier, der das, glaube ich, berührend war, diese Rede. Naja, das war jetzt für mich biografisch so, dass ich eigentlich zum ersten Mal, und ich laufe jetzt seit 60 Jahren hier auf der Erde rum, also zum ersten Mal eigentlich diese Revolution von 1918 auch von höherer Stelle gewürdigt wurde als Teil der Demokratiegeschichte. Ne? Und also nicht als was Scheitern, die Weimarer Republik ist gescheitert, sondern dass die Ereignisse, diese Umbrüche, diesen Aufbruch gewürdigt hat und die Bedeutung und den Wert für heute hervorhebt. Ja, und also dann auch die Kontinuität zu 1848, die ja da ist, ganz klar. Okay. Ne? Und diese Absurdität dieses Kaiserreichs, ja, diese politische Absurdität, die dadurch ein Ende fand, das war ja immer belastet dadurch, dass eben der Sturz des Kaiserreichs einherging mit der deutschen Niederlage und dann gab es ja die Deutschstoßlegende und all diese Versailler Vertrag. Dinge. Ja, und es war natürlich auch eine Härte, dass die neue Republik diese Verträge dann unterschreiben musste, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs Verträge, die Kräfte, also den Krieg haben ganz andere Kräfte entscheidend vom Zaun gebrochen oder sagen wir mal, waren mit verantwortlich für den Ausbruch. Die man ja genau dadurch beseitigt hatte und man hat aber den Nachlass übernehmen müssen. Genau. Und insofern fand ich das eben sehr positiv, also auch die Meuterei der Matrosen, was ja erstmal der Start war, die Bildung der Arbeiterinnen und Arbeiter, Soldatenräte und so weiter, im ganzen Land. Also das war einfach schön, also das war was Neues. Ne? Und das ist natürlich auch bei uns so die Frage, also was für uns, welche Traditionslinien für uns in unserem Selbstverständnis in Deutschland tragend werden. Mhm. Was ich auch interessant fand, ist die Phase jetzt von 2014, den 100 Jahre Beginn des Ersten Weltkrieges, jetzt bis November 2018, fand ich jetzt lang. Mhm. Und immer so im Hinterkopf, das war vor 100 Jahren die Phase, in der Erste Weltkrieg stattgefunden hat. Ja. Und jetzt kamen wir dem Ende nahe und plötzlich kamen die Ereignisse oder die 100-Jahres-Jubiläen mit umwälzenden Themen häufig vor. Also Frauenwahlrecht, was kurz danach beschlossen worden ist, die Räterepubliken, die Umstürze, die Abdankungen, also all diese, so ein Haufen Dinge, die da innerhalb von wenigen Tagen ins Leben gebracht worden sind und die heute zum Teil noch nachwirken oder Bestand haben, unverändert sogar Bestand haben, wie ein allgemeines Wahlrecht für alle und solche Dinge. Aber auch die Demokratie hat da ihre Wurzeln. Mhm. Also wie schnell das gegangen ist, das ist wirklich berührend. Das ist ein ganz anderes Erleben. Also ich habe auch viel mehr mit dem Zweiten Weltkrieg in Verbindung jetzt über mein Leben bisher gestanden. Und nie so ganz bis zum Ersten Weltkrieg das Ganze durchdrungen, aber das war jetzt plötzlich viel stärker nacherlebbar. Mhm. Interessant finde ich ja auch, dass in diesen Jahren 2014 bis 2018 zum Beispiel, also kurz vor 2014, die AfD gegründet wurde. Also das, oh, interessant. Dass also solche Kräfte, so reaktionäre Kräfte wieder groß werden können, das hätte ich nie gedacht. Und das hat für mich einfach eine zeitgeschichtliche Bedeutung. Es ist eine Tatsache, ein hundertjähriges Begehen, ja. Oder was heißt Begehen, feiern tun wir das ja nicht, aber ein Gedenken, ja. An diese Zeit 1914 bis 18, dass sich da doch Dinge irgendwo wiederholen. Eine Resonanz finden. Oder Resonanz, ja, also so irgendwie durchspiegeln, so was auch, oder Resonanz. Ja. Genau, also als ob wir aufgerufen werden, das nochmal anzusehen und einfach einen Umgang damit zu finden. Ja. Lassen wir uns ein auf die Retrokräfte, die zurückweisen in Vergangenheiten, oder gehen wir aufs Neue zu? Wozu wir natürlich das Neue noch mehr, also fähig werden müssen, das Neue wirklich zu begreifen, ne? Also in Worte zu fassen, in Gedanken zu fassen. Was ja schwierig ist, denn das Neue, das ist ja erst mal zu entdecken. Klar. Das tut sich nicht so offensichtlich kund. Mit dem Neuen ist man nie perfekt. Nee. jetzt haben wir ja mehr in die Geschichte geschaut gehabt. Jetzt haben wir ja auch verändernde Situationen in Deutschland, der jüngsten Zeit, und da letztes Mal haben wir die Bayernwahl angeschaut gehabt. Zwischenzeitlich ist die Landtagswahl in Hessen über die Bühne gegangen, und die hat auch ihre Wellen und wirft ihr Licht und Schatten in die Zukunft. Ja, ja, auch da war es so, dass die Grünen plötzlich nach vorne kommen, also einen riesen Wahlerfolg einfahren können. Eigentlich wieder. Ja, auch genau. Bei Bayern, das ähnlich ist die, wie in Bayern. Es ist jetzt mal die demokratische Partei, die am meisten zugewonnen hat. Also ich würde nicht ganz die AfD ins demokratische Spektrum nehmen. Klar. Nee. Genau. Und andererseits dieser Absturz der Volksparteien, also SPD und auch CDU, die also wirklich sehr viel verloren haben an Stimmen. Klar. Insgesamt sagen wir mal, obwohl ich auch den Grünen durchaus kritisch gegenüberstehe, aber die Erfolge der Grünen haben was Aufhellendes, so, also mit im Rückblick auf beide Wahlen. Ja, da ist was Frisches. Ja. Es sind junge Kandidaten, die noch nicht so. Die Annalena Baerbock und der Herr Habeck. Die was Innovatives irgendwie verkörpern und mehr Zuversicht und Hoffnung für eine nachhaltige Lösung, auch wenn das nicht perfekt sein wird, was die schon ins Programm bringen, aber die Richtung ist die richtige im Vergleich zu dem, was andere Parteien verkörpern. Ja, und es ist ja auch bei den Grünen eine ganz klare weltweite Orientierung, ne? Also über Umwelt, über Klima, okay. Ja. Über Migration auch. Ne? Also ganz jenseits von Nationalismus. Ja, kann man doch sagen. Großen und Ganzen. Und das findet auch Sympathie, diese Vision einer Zukunft. Genau. Also das ist bedeutsam. Fehlt genau. Bei den anderen Parteien. Manche sind noch extremer isolationsorientiert. Ich kriege das richtige Wort jetzt nicht raus. Aber die anderen Parteien sind jetzt eigentlich in der Not, sich zu verändern, sich neu zu erfinden, und Frau Merkel hat es verstanden, dass die CDU, dass sie nicht die Innovations-, die Veränderungskraft für die CDU sein kann und wird. Und hat deswegen die Entscheidung dann getroffen. Ja, und das ist natürlich jetzt auch noch interessant. Den Bundesvorstand abzugeben. Ja. Ja, wohin das dann läuft. Ja, aber lassen Sie uns erstmal Musik hören. Machen wir Musik, ja, genau. Finde ich gut. Der nächste Interpret ist Jake Paul mit Beginnings. Gently kick the wonder of life. Ja, wir haben den Aufbruch angeschaut gehabt. Angela Merkel war gerade noch das Stichwort gewesen als Ergebnis aus der Hessenwahl. Und wir haben auch angeschaut, was für ein Aufbruch oder was für eine Veränderung in den Feierlichkeiten zum Ende des Ersten Weltkrieges zum Ausdruck gekommen ist und dass die Geschehnisse in den USA mit den Midterm-Wahlen. Aber den Neuanfang wird jetzt unser Themenschwerpunkt in der zweiten Hälfte unserer Sendung. Und der hat natürlich viel mehr natürlich mit unserem Grundanliegen als Kulturimpuls-Grundeinkommen zu tun. Das erste ist, dass du, Jochen, in Publikationen oder in Themen in England fündig geworden bist. Und zwar, dass Ed Miliband, der frühere Parteivorsitzende von Labour in Großbritannien, das ist der Vorgänger von Jeremy Corbyn, dass er sich in einem Fernsehinterview im Februar zum Thema Universal Basic Income, also universelles Grundeinkommen, geäußert hat. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Naja, wobei ich denke, das ist im Grunde nur so ein Schnipsel, aber es ist ein interessanter Schnipsel, weil Ed Miliband steht sicher mehr der Mitte, sagen wir mal, der Labour Party nahe. Und während Corbyn halt schon als, sagen wir mal, linken Flügel. Die linke Flügel, auch aufrechter Gang, kritischer Geist. Aber Ed Miliband war das. So hat sich so nicht profiliert und deswegen war ich dann schon überrascht, dass er sich eben in diesem Interview für ein Universal Basic Income aussprach. Und es ist ja nicht irgendwo, sondern es war auf BBC in Newsnight, also einer, wahrscheinlich würde man sagen, bei uns vielleicht Heute-Show oder so irgendwas oder nein, vielleicht sowas. Heute-Show. Heute-Journal. Nee, Heute-Schau. Schau, Entschuldigung. Tagesschau. Tagesschau. Ja, also schon im dem großen Nachrichtenformat des öffentlichen Fernsehens. Mhm. Ja, und da ist halt so ein bisschen, also wir hatten ja schon mal nach Großbritannien geschaut, auch in Sachen bedingungsloses Grundeinkommen und das eben bei der Labour Party Zeichen sind, dass sie wirklich für dieses Thema offen sind. Und das war, also dann fand ich schon beeindruckend, dass das jetzt nicht nur vom linken Flügel kommt, sondern dass auch Herr Ed Miliband das so sieht, ja, also so sich so positioniert. So deutliche und detaillierte Auslassungen hatte ich jetzt von Corbyn so nicht gehört. Ich habe sein Denken, sein da experimentieren wollen und so weiter vernommen, aber das fand ich sehr stark von dem Ed Miliband, vor allem, weil er ja nicht diesem linken Flügel zuzuordnen ist. Naja, und dann gab es natürlich eine Menge Punkte, die uns natürlich berührten, wo wir halt dann eben merkten, ja, in Deutschland bewegt sich was im Bereich der Sozialpolitik in Richtungen, die wir zunächst einmal begrüßen können. Vielleicht noch ein Punkt, was ich noch erstaunlich fand, ist bei meinen Recherchen zu diesem Beitrag, dass ich unter den Begriffen Basic Income oder Ed Miliband, also nichts Deutsches gefunden habe, aber 300.000 englischsprachige Links mir angezeigt worden sind in Google. Also das ist nicht ohne Reaktion und ohne Resonanz geblieben. Das hat einiges ausgelöst in England. Aber das ist bei uns gar nicht so intensiv angekommen. Dem wollte man gar keine Aufmerksamkeit schenken. Es gibt ja da auch interessante Texte von der Labour Party. Also da habe ich da, ja, haben wir ja auch von dem McDonald's mal, ja, berichtet und so. Ja. Auch zum Thema Basic Income. Ja, vielleicht jetzt ein Blick nach Deutschland. Ja, also, bitte. Ne, ja, gut. Das erste und aufsehenerregendste war ja ein Beitrag von Frau Nahles in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo sie halt also diese Zielperspektive, ja, den Sozialstaat neu zu formulieren, würde ich mal sagen. Mhm. Und gut, das enthält, also dieser Artikel ist breiter gespannt thematisch. Auch das Thema Bürgerversicherung taucht berechtigterweise auf. Aber es geht dann natürlich doch auch viel um die Überwindung von Hartz IV. Ich meine, das kam ja dann auch oft in den Medien, sowohl von ihr als auch von Herrn Klingbeil. Also, und dann auch bei dem Debattencamp der SPD im November, 10.11. war das, glaube ich. 10.11. Also, die Idee, die Nahles formuliert, also, wir wollen wieder einen freundlichen Sozialstaat haben. Ne? Nicht ein Sozialstaat, der einem das Leben schwer macht, sondern der zugewandt ist, den Menschen zugewandt ist. Was ich erstmal als Zielperspektive natürlich nachvollziehen und verstehen kann. Letztlich habe ich den Eindruck, da ist ja jetzt einiges passiert in den letzten Wochen drumherum. Es hat auch viel Aufsehen erregt gesellschaftlich, dass es der SPD da noch nicht recht gelingt, sozusagen den Dynamiken zu entkommen, die sie in dem Bereich Hartz IV runterziehen. Aber auf der anderen Seite ist meine Beobachtung, dass Frau Nahles sehr bewusst und sehr zielorientiert eine programmatische Neuorientierung der SPD fördert, forciert und das auch praktiziert. Denn ich denke, die Veranstaltung Debattencamp, das passt gut zu ihr, und das ist für mich jetzt weniger verbunden mit den alten Personen, die mir da so einfallen in der SPD, die schon unter Schröder vorhanden gewesen sind, aber sie bringt da möglicherweise einen frischen Wind oder lässt ihn zu, und da sucht die SPD noch, aber sie hadert noch und ringt noch mit ihren alten Positionen, mit den bisherigen Positionen. Ja, weil man natürlich schon sagen muss, das, was der Herr Klingbeil jetzt sagt, wir haben ja dann auch zufällig diese Sendung mit Anne Will am Sonntagnacht angesehen. Mhm. Und also was darüber kommt, ist, da kann man sagen, nee, das ist keine Überwindung von Hartz IV, das ist bloß eine Reform von Hartz IV. Da rudern also, Sie wieder zurück im Grunde. Denn das Interessante an dem Debattencamp, das will ich noch einflechten, war ja, dass der Michael Bohmeier eingeladen war von meineingrundeinkommen.de. Klar. Der war ja auch bei der Sendung mit Anne Will jetzt auch dabei gewesen. War auch dabei, aber die SPD, der Lars Klingbeil, ruderte ganz klar wieder zurück in alte Strukturen. Das fand ich sehr schade. Er hatte vor dem Debattencamp ja, wenn ich das richtig weiß, hat er ja das Konzept eines, wie hat er das genannt gehabt, also ein Konzept, das Arbeiten belohnt, indem dass man pro Arbeitsjahr einen Monat Grundeinkommen sich anspart und nach 12 Jahren Arbeit würde man ein Jahr Grundeinkommen bekommen von der Gesellschaft, von der Gemeinschaft mit 1.000 Euro pro Monat, also ein Grundeinkommen light, sage ich mal, so ein bisschen. So Art Sabbatical. Ja, ein Art Sabbatical, was nicht ein Grundeinkommen ist, aber immerhin ein interessanter Einstieg in das Öffnen in die Perspektive natürlich dann auch hinein. Ja, aber ich meine, was bei der SPD halt einfach noch nicht klar ist, ist halt, sag mal, die historische Situation, also im großen Rahmen. Ja, also was praktisch jetzt die Veränderung in der Arbeitswelt im Zusammenhang mit den neuen technischen Entwicklungen bedeutet. Ist nicht durchgekommen. Und dann gibt's halt diesen einen zentralen Satz von Herrn Stegner, der dann halt in die Schlacht warf: Wer arbeiten kann, muss arbeiten. Und damit ist eigentlich schon das Zentrale gesagt. Deswegen kann die SPD auf Sanktionen nicht verzichten. Sie kann nur, sagen wir mal, Dinge abmildern. Also Sie sagen jetzt, also das war doch nicht so gut die Idee, dass man die Sanktionen, also dass man so viel die Leistungen gekürzt hat beim Hartz IV, dass die Leute ihre Wohnung verloren haben. Also das war jetzt doch nicht so gut. Das wollen sie jetzt also ändern. Mhm. Oder es war doch keine so gute Idee, diese besonders harten Sanktionen für unter 25-Jährige, weil die unter 25-Jährigen sind einfach abgetaucht, wollten nichts mehr zu tun haben mit dem Jobcenter. Das, also dann gibt's halt so Schärfen, die sie zurückbauen wollen. Oder sie sagen, ja, also eigentlich ist es doch nicht so nett, dass Leute, die 30 Jahre gearbeitet haben, dann genau letztlich dann, wenn sie mit 52 keinen Job mehr finden, ihr Vermögen verbrauchen müssen und dann genauso dastehen wie Leute, die vielleicht nie gearbeitet haben, wenn sie ihr Vermögen dann verbraucht haben mit 60. Also das sind so verschiedene Dinge, aber es sind lauter kleine Drehschrauben, die letztlich, also das ist keine Überwindung. Ja, diese Vertiefung werden wir gleich fortsetzen, aber jetzt mal wieder Musik und genau. Margit ist schon bereit. Ja, jetzt kommen The Rabbits mit First Life. Ja, jetzt hatten wir schon über die Diskussionen in der SPD gesprochen und was hier schon zum Ausdruck gekommen ist, dass das eigentlich so ein teilweise eine Diskussion in den bisherigen Strukturen ist und eigentlich die eigentlichen Herausforderungen noch gar nicht so richtig Berücksichtigung finden. Und da wolltest du noch mal jetzt oder da wolltest du noch vertiefen, Jochen. Ja, und da kann ich auch anknüpfen an die Diskussion, so wie wir sie mitgekriegt haben in der Labour Party. Weil die Labour Party ja auch klar benennt, also die zu den zentralen Aufgaben der Zeit, sozialpolitischen, gesellschaftlichen Aufgaben, die Bewältigung des technischen Fortschritts. Mhm. Und da kann man einfach sagen, also es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten, grob gesagt. Man kann entweder schauen, dass alle was vom technischen Fortschritt haben und dann läuft es darauf raus, auf die eine oder andere Weise für alle den Arbeitszwang zu erleichtern. Also es wird ja ständig Arbeit eingespart. Also die Tatsache, dass letztendlich wir einen Wandel in den Arbeitsstrukturen haben, im Arbeitsmarkt durch die Digitalisierung die Arbeitsbilder sich verändern und auch die Arbeitsbedürfnisse oder die Arbeitsnachfrage in Qualifikationen, was ja auch letztendlich das Papier der UNO, was UN-Papier auch repräsentiert, was wir im August oder wann war es im September mal hier angebracht haben, der Weltbank, danke, dass das dem noch nicht so dort Rechnung getragen wird. Ja, weil wenn man ein bisschen den Blick, also ein bisschen zurücktritt und den Blick weitet, dann kann man ja sagen, also diese technischen Entwicklungen nehmen den Menschen Arbeit ab in gewaltigem Ausmaß. Und jetzt ist halt die Frage, werden wir alle etwas davon haben oder wird das nur letztlich nur dem Teil der Menschheit zugutekommen, der das Eigentum an den Produktionsmitteln hat, der vermögend ist. Die Weichen sind im Moment eher in die zweite Richtung gestellt. Aber es ist klar, dass das zu einer Belastung der Weltgesellschaft führt, wo man sich nicht sicher sein kann, ob der Planet das überhaupt aushält. Also das gibt sehr viel Zoff und sehr viel Spannungen. Ne? Und der andere Weg wäre halt, dass... Kein Wunder, dass sich die Leute dann in Verhältnisse der früheren Zeiten zurückwünschen. Klar. Wenn es auch für die Antworten und die Herausforderungen, die aus dem Jetzt kommen, keine Antworten gibt. Klar, aber deswegen ist es auch klar, dass wenn es diese technischen Fortschritte gibt, dass das die Situation der Millionen von Menschen, hunderte von Millionen von Menschen, die es nötig haben, die nicht anders können, als durch ihre Arbeit Geld zu verdienen, dass deren Situation tangiert ist, weil einfach Arbeit wird eingespart, ne? Und dann kann die Politik gegensteuern. Und ich denke, ein gutes Instrument des Gegensteuerns wäre eben ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist halt eine Grundsicherung für alle. Dann haben alle was davon, dass insgesamt weniger gearbeitet werden muss. Ja. Und offene Geister aus allen Spektren, politischen, ökonomischen Spektren, die setzen sich ja deswegen auch mit diesem Thema auseinander. Ja, und dann ist der Blick zu kleinteilig, dass man sagt, ja, also wenn jemand was von der Gemeinschaft kriegt, dann muss er doch aber was dafür tun. Und das heißt aber dann in der Konsequenz, ja, wenn er nichts in unserem Sinne für die Gemeinschaft tut, ja, dann muss er untergehen letztlich. Ja, das ist schon die Frage, muss er es getan haben oder kann er vielleicht auch das so Art Vertrauensvorschuss, Kredit bekommen, dass er es ja dann täte, wenn er ein Grundeinkommen hätte. Das wäre ja auch noch Optionen. Auch da greift dieser Aspekt auch kurz. Und was halt nie, auch bei Anne Will nicht, also es kommt dann nie zur Sprache, also die segensreiche Wirkung der Arbeit aus Liebe zur Sache. Ja? Anne Will waren jetzt am Wochenende zu Gast gewesen, nochmal Michael Bohmeier. Von meingrundeinkommen.de, das war Jens Spahn dabei. Frau Wagenknecht von der Linken. Und der Lars Klingbeil. Und eine Frau Menne, das war so eine Unternehmensberaterin, genau. Mhm. Aber ich will nochmal auf diese Arbeiten aus Liebe zur Sache. Also ich denke mir, da steckt halt ein Produktivitätsschub drin in der Arbeit, wo die Menschen nicht mehr unter Zwang stehen, ja. Und sag mal, wichtige wirtschaftswissenschaftliche oder wirtschaftspsychologische Studien weisen auch darauf hin, also die Leute werden nicht unbedingt innovativer, die entwickeln haben gar keinen Spielraum, längerfristige Strategien zu entwickeln, sich umzuorientieren, wenn sie unter extremem Druck die ganze Zeit gesetzt sind. Ja. Und Hartz IV und alles, was auf der Schiene läuft, das bedeutet ja eine künstliche Verlängerung der existenziellen Armut. Also die Leute werden künstlich unter einem Druck gesetzt, der eigentlich gesellschaftlich gar nicht da sein müsste. Ja, nur damit man sicher ist, dass sie halt sich letzten Endes in irgendeine schlecht bezahlte Arbeit hineintreiben lassen. Von Leuten, die mit Steuergeld dafür bezahlt werden, andere in die Arbeit zu treiben für zu niedrige Löhne. Ne? Also diese ganze Geschichte, die wird aber nicht nicht der ganze Prozess betrachtet, sondern dann schaut man immer nur auf kleine Schnipsel. Und dann hat Herr Jens Spahn zum Beispiel in der Sendung gefragt, da wurde dann ein bestimmter Bäckermeister gezeigt, der Schwierigkeiten hat, Leute zu finden. Ja. Ich meine, gut, er hat dann zugegeben, er zahlt also mit 13... Also Arbeitskräfte zu finden. Klar, nachts wird gebacken und dann will keiner da arbeiten für 13 Euro die Stunde. Ich meine, da braust du aber keinen Protest im Raum aus, weil die Leute einfach so fern sind. Ich meine, was heißt es, wenn man Nachtarbeit macht und kriegt bloß 13 Euro dafür? Und dann wundert er sich, dass er niemand findet. Und dann sagt der Spahn, ja, soll jetzt dieser Bäcker mit seinen Steuern Leute finanzieren, die nicht arbeiten wollen? Ja, aber ich denke mir, das sind halt dann konkretistisch vordergründig. Da schaut man auf sowas, aber man schaut nicht darauf, was eigentlich der gesellschaftliche Prozess ist. Ja, Das ist eigentlich nur eine Emotionalisierung an der Stelle. Halt, dann müssen wir aber richtig auch noch zum Habeck kommen. Da sind wir jetzt fast zu spät dran. Ja, weil wir haben noch gute 2 Minuten. Also ja gut, aber dann muss man sagen, also was ich dem Habeck zugute halte. Ich meine, er hat dann... Also Habeck ist der Bundesvorsitzende der Grünen jetzt seit neuestem. Und dann hat er, also auch auf dem Hintergrund, dass bei der SPD jetzt so viel lief, dann ist er in die Offensive gegangen oder die Grünen sind in die Offensive gegangen und haben halt dieses Konzept einer Grundgarantiesicherung eingebracht. Ja. Und da muss ich schon sagen, das ist spannend, weil, sag mal, er schlägt halt vor, eine Grundsicherung, die zwar bedarfsabhängig ist, also die Leute müssen schon darlegen, dass sie kein Einkommen haben. Also kein Grundeinkommen so gesehen? Genau, kein bedingungsloses Grundeinkommen, aber kein Zwang zur Arbeitsaufnahme, keine Sanktionen. Dazu ein Vermögens-, also Schonvermögen bis 100.000 Euro, also wer hat sowas schon? Das ist eigentlich, also das kommt, da würde ich sagen, also wenn sowas in die Richtung laufen würde, dann würde sich an der Situation von uns allen schon Wichtiges verändern. Ja, weil damit tritt eigentlich eine Wahlfreiheit ein. Ne? Also dann kann man schon mal sagen, also diese Arbeit mache ich nicht weiter. Natürlich hat man Einbußen und da wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Aber klar ist auch für Herrn Habeck, dass das Hartz IV, also das jetzige Grundsicherungsniveau ist zu niedrig, das muss höher sein. Die Katja Kipping wirft ihm dann vor, dass er das nicht beziffert. Gut, die Verbände sagen 100 Euro mehr wie jetzt. Jetzt der Einstehende kriegt 416 Euro im Monat, also dann 520 oder eben 580. Das fordern wieder an, die Linke fordert das. Also trotzdem denke ich, also es tun sich dann schon Sachen. Also anscheinend hat Herr Habeck da bei den Grünen auch Unterstützung. Also es gibt auch andere wichtige Leute, der sozialpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, die das auch vertreten. Und da würde ich sagen, gut, das ist jetzt was, das ist spannend. Also wenn die Grünen sich damit verbinden können, dann haben sie einfach diesen Punkt kapiert, in welcher Situation wir eigentlich wirtschaftsgeschichtlich sind. Also bei den Grünen sehe ich es grundsätzlich mal, dass da so diese Öffnung vorhanden ist, die Herausforderung der Zukunft da in Verbindung zu treten, ohne dass sie natürlich bei allen schon die Konzepte oder Lösungen dann im Raum haben. Also von der Seite haben wir eine ganze Reihe von Aufbruch insgesamt, die wir wieder heute hier aufzeigen konnten. Und jetzt müssen wir leider schon aus dem inhaltlichen Teil aussteigen. Margit wird gleich noch die Musik ankündigen und danach haben wir noch Hinweise und Termine. Genau. Jetzt kommt The Devil Music Company mit Chances. Something kind of real, so listen. I'm sick and tired of trying to sing how I'm feeling, and I miss feeling like I am alive when I'm singing. The last few times that I sang, I was drinking, and honestly, I couldn't tell the floor from the ceiling. We'll be right back. Ah, ja, dann sind wir jetzt bei aktuellen und Terminen. Bitte, Margit. Das 101. BGE-Café findet statt am Samstag, den 1. Dezember um 13 Uhr bis 15 Uhr im Café Amadeus in der Bayerstraße 93 in München. Sie können einfach hingehen, ohne Anmeldung, und einfach mit dabei sein. Dann der Stammtisch der Initiative Grundeinkommen München trifft sich am Mittwoch, den 12. Dezember von 18 bis 20.30 Uhr im 5 vor 12 Dein Feldcafé in der Georgenschweigstraße 26 in München. Das sind Mitglieder der Initiative Grundeinkommen München, einer freien und unabhängigen Gruppierung von Menschen. Auch dort können Sie einfach ohne Anmeldung hingehen und mitmachen, mitdiskutieren. Die Gruppe BGE4U trifft sich am Donnerstag, den 20. Dezember 2018 von 19 bis 21 Uhr im Eine-Welt-Haus in der Schwanthaler Straße 80 im Rückgebäude in München. Das ist auch ein offenes Treffen und den Raum finden Sie im Aushang beim Eingang. Genau, und wenn Sie weitere Hinweise oder sonst irgendwas noch vernehmen wollen, dann können Sie auch gerne bei der Initiative München auf die Internetseite gehen unter www.grundeinkommen-münchen.de, München mit UE. Und genau, und wenn Sie auch mal selber Veranstaltungen haben, die mit Grundeinkommen in Verbindung stehen, dann können Sie uns auch gerne die mitteilen. Wir verbreiten dann die Kunde hier und schicken Sie uns eine Mail unter radio@bgemuenchen.de. So, unsere letzte Musik, die du heute ankündigen kannst. Das ist von DJ John, Space Mirage. Sie hörten hier eine Sendung auf Lora München, der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen. Die Redaktion hatten Margit Volk, Jochen Balzer und Jürgen Greiner. In der Technik wurden wir von Felix Jakowitz begleitet und die Musikauswahl hatte Margit Volk. Kommentare und Anregungen zu dieser Sendung können Sie uns gerne per E-Mail schicken an radio@bgemuenchen.de. Nochmals hören, wenn Sie die Sendung verpasst haben oder weiterempfehlen wollen, können Sie die Sendung zum einen als Wiederholung heute Nacht um 4 Uhr oder morgen früh um 4 Uhr und um Mittag um 13 Uhr auf DAB+ jeweils. In Kürze werden wir dann die Sendung aufbereiten und bei uns auch zum Nachhören auf die Internetseite stellen. Und da finden Sie sie wieder unter www.grundeinkommen-münchen.de. Und die nächste Sendung zum Thema Grundeinkommen von uns wird sein am 26.12. voraussichtlich, wo wir etwas vorproduzieren werden. Und live werden Sie uns am 23. Januar wieder hören. Ja, bis dahin dann alles Gute und schönen Abend. Und hier jetzt auf Lora München hören Sie ab 20 Uhr eine Sendung des Münchner Bündnisses gegen Krieg und Rassismus. Ciao. Tschüss. Servus. Gute Zeit.